SR2 Kulturradio. Hörspielzeit mit Pia Friede. Gäbe es Zeitreisen, hätte der Autor Rohr Wolf wahrscheinlich in den 1920er Jahren vorbeigeschaut, um die Anfänge des Jazz zu erleben. Der Kornettist Bix Beiderbecke hat Rohr Wolf besonders fasziniert, wobei sich Bix von Bismarck ableitet, sein zweiter Vorname. Er stammte von deutschen Einwanderern ab. Wie so viele andere begnadete Musiker wie Jimi Hendrix, Kurt Cobain oder Amy Winehouse hat auch Beiderbecke die 30 nicht erreicht. Alkoholsüchtig starb er 1931 mit nur 28 Jahren. Den Jazz aber hat er maßgeblich mitgeprägt. Diesem Ausnahmetalent und Außenseiter nähert sich Rohr Wolf an in seiner Radioballade »Leben und Tod« des Kornettisten Bix Beiderbecke aus Nordamerika. 1988 ist er dafür mit dem Hörspielpreis der Kriegsblinden ausgezeichnet worden. Dieser herausragende Sprachkünstler, legendär auch seine Fußballhörspiele, wäre am 29. Juni 90 Jahre alt geworden. Und in diesem Hörspiel über Bix Beiderbecke lässt er drei fiktive Zeitgenossen auf einem Mississippi-Dampfer erzählen und in verschiedene Rollen schlüpfen. Gut nachvollziehbare Zeitsprünge inklusive. Der wortkarge Bix wird übrigens von Christian Brückner gespielt. Viel Vergnügen wünsche ich Ihnen entweder jetzt hier auf SR2 Kulturradio oder später in der ARD Audiothek. Leben und Tod des Kornettisten Bix Beiderbecke aus Nordamerika. Eine Radioballade von Rohr Wolf. Regie Heinz Hostnick. Auf meiner Reise in die nördlichen Gebiete des amerikanischen Kontinents sah ich am 3. September 1932 auf dem Oberdeck eines Dampfers der Strickfuss-Linie in der Nähe der Stadt Quincy plötzlich zwei Personen auf mich einsprechen. Ich sah es in diesem Moment ganz genau. Sie sprachen, wobei sie zuweilen an großen südlichen Zigarren sogen und den eingezogenen Rauch mit Gelassenheit von sich bliesen. Es waren die Herren Jackson und Jones, die aus New Orleans kamen, wo sie einen kleinen Handel betrieben. Ich war schon einige Tage so durch die Welt geflossen, an Memphis vorüber, an Cairo vorbei und hatte Gefallen an ihren Geschichten gefunden. St. Louis war aufgetaucht, während sie sprachen und wieder verschwunden. Hinter den abgebissenen Uferwänden schwamm Elton davon und schließlich kam Quincy in Sicht. »Was für ein schweres und schwarzes Fließen«, sagte Herr Jackson. »Und was für Geräusche«, sagte Herr Jones. »Hören Sie das?« Ja, ich hörte es. Das träge Schlecken des Wassers, das sanfte Stampfen, das zarte Knarren beim Vorwärtsschieben. Und während wir weich hinein in die Dunkelheit glitten, setzte Musik ein.

Manchmal wollte Herr Kressler aus dem Bett heraus etwas vorspielen, verstehen Sie? Aus den Kissen heraus etwas vorspielen. Aber er konnte das Instrument nicht mehr richtig ansetzen. Er verspielte sich, setzte aus. Es war ein sehr schwüler, drückender Tag. Er war 28, aber als Musiker zählte er schon seit einiger Zeit nicht mehr. Am 6. August starb er an einer Erkältung. Aber er starb nicht an einer Erkältung. Er starb an allem. Und das ist die ganze Geschichte. Sie hörten Leben und Tod des Kornettisten Bix Beiderbecke aus Nordamerika. Eine Radioballade von Rohrwolf. Die Personen und ihre Sprecher waren Erzähler Walter Gondermann, Beiderbecke Christian Brückner, Jackson Wolfgang Hess, Jones Olaf Quaiser, Carmichael Michael Thomas, Trumbauer Helmut Wüstmann, Mesro Douglas Welbert, Russell Christian May, McPartland Simon Rühack, Whiteman Hans Wieprächtiger und Walter Laukwitz, Andreas Sarda, Karl Rudolf Menke, Jürgen Franz. Ton Roland Seiler, Schnitt Christiane Köhler, Regieassistenz Stefanie Hoster, Regie Heinz Hostnick. Sie hörten eine Produktion des Südwestfunks mit dem Hessischen Rundfunk, dem Norddeutschen Rundfunk und dem Westdeutschen Rundfunk aus dem Jahre 1986. SR2 Kulturradio mit der Hörspielzeit. Diese Radioballade können Sie noch ein halbes Jahr lang nachhören auf sr2.de/hörspielzeit oder in der ARD Audiothek. Um Hingabe, diesmal allerdings nicht zur Musik, geht es auch am kommenden Sonntag in dem SR-Hörspiel »Komm, lieber Mai« von dem französischen Autor Michel Deutsch. Jeanette möchte unbedingt einen Tanzwettbewerb gewinnen. Ihr Vater, ein Kohlekumpel in Frührente, hat allerdings kein Verständnis dafür, während die Mutter fleißig am Kostüm näht. Verdirbst dir noch die Augen. Der Rock muss morgen fertig sein. Ich sag dir, du verdirbst dir die Augen. Warum gehst du nicht ins Bett? Bei dem Lärm kann ich nicht schlafen. Und lesen auch nicht. Noch eine halbe Stunde und er ist fertig. Sie soll sich selber um ihr Zeug kümmern. Du weißt genau, dass sie das nicht kann. Der Lärm macht mich noch verrückt. Und der Tag habe ich wenigstens meinen Frieden gehabt. Nur noch eine halbe Stunde. Die ganze Sache ist dummes Zeug. Was gibt's bei dem Zirkus schon zu gewinnen? Und dann die ganzen Frauen. Was lernt sie wohl von denen? Was? Sei still. Was für Frau? Eine Frau wie Rose. Willst du eine Hure aus ihr machen? Soll ich Kaffeewasser aufstellen? Ich will keinen Kaffee. Ich will wissen, ob du eine Hure aus ihr machen willst. Du bist ungerecht gegen Jeanette. Sie hat ein Ziel. Und sie ist Feuer und Flamme dafür. Das ist so in ihrem Alter. Du hast dir ihre fiese Patenten immer durchgehen lassen. Ach. Weißt du, was sie mir letzte Woche gesagt hat? Wenn ich den Wettbewerb gewinne, ziehe ich in die Stadt. Da hast du's. Wir befinden uns Ende der 1980er Jahre in einer Kleinstadt im lothringischen Kohlerevier. Der Bergbau geht dem Ende zu und Komm lieber Mai ist dabei ein Stück über Veränderungen in vielerlei Hinsicht. Im Saarland ist es am 30. Juni, 10 Jahre her, dass der Bergbau offiziell zu Ende ging und aktuell befinden wir uns ja leider wieder in einer Zeit schwieriger Veränderungen. Hören können Sie Komm lieber Mai am kommenden Sonntag, wie gewohnt ab 17.04 Uhr. Und wenn Sie einen Blick in unser neues Hörspielprogrammheft werfen möchten, Sie finden es zum Runterladen auf sr2.de/hörspielzeit. Sie können es aber auch per Mail bestellen an hörspiel@sr.de. Wir schicken es Ihnen dann kostenlos per Post zu. Vielen Dank fürs Zuhören heute, sagt Pia Frede. Tschüss und machen Sie es gut.